7. Den Nachbarn vorstellen. Ergänzen Sie. Mann. Das ist. Er kommt aus. Er wohnt jetzt in. Frau. Das ist. Sie kommt aus. Sie wohnt jetzt in.